Rebekkas Töchter von Dylan Thomas. Sie hören heute den zweiten Teil einer Filmerzählung des großen walisischen Dichters, die posthum als Roman veröffentlicht wurde. Ort des dargestellten Geschehens ist Wales, wo in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Bauern einen abenteuerlichen Kampf gegen die ihre Existenz bedrohenden Schlagbäume und Zollschranken führten. Als Anthony Raine nach mehrjährigem Aufenthalt in Indien auf sein Gut zurückkehrt, muss er feststellen, dass sich vieles verändert hat. Die Wege, die man mit Kutschen durchfahren muss, sind in übelstem Zustand. Was aber blüht, ist das Geschäft mit dem Zoll. An allen Ecken und Enden werden Zollschranken errichtet und die Bauern ächzen unter dem finanziellen Druck. Du zahlst Zoll. Wie viel Schafe? Gar nichts zahl ich. 5 Dutzend. 5 Dutzend, pro Kopf ein Penny, 5 Schilling. Anthony, so scheint es, sieht dem Hass der Bauern ebenso gelassen entgegen wie der Schönheit seiner Jugendgefährtin Rhiannon. Und ich bin auch noch dieselbe? Nein, Sie sind nicht mehr dieselbe. Aber ich hätte Sie wiedererkannt. Ich glaube, hinter der schönen jungen Dame, die ich jetzt vor mir sehe, kann ich noch immer das hübsche kleine Mädchen stehen und lächeln sehen, das ich von früher kenne. Aufgrund einer glühenden Rede des Predigers Mordecai Thomas, in der er zum Kampf gegen das selbstsüchtige Gewinnstreben aufruft, formiert sich unter dem Namen Rebekkas Töchter eine Gruppe Aufständischer, die in Frauengewänder gehüllt die Zollstationen zerstören wollen. Wir sehen die Straße, den Schlagbaum und das Häuschen still und einsam im Mondlicht. Und dann erscheinen Rebekkas Töchter, von den Pferden abgestiegen, mit Rebekka selber an der Spitze. Schweigend kommen sie näher, angeführt von Anthony mit seinem Spitzhut. Als sie vor dem Zollhaus sind, richten sie plötzlich ihre Schrotflinten auf und feuern in die Luft, blasen auf ihren Kuhhörnern, zischen, pfeifen und schreien. Ihre Laternen hüpfen und schwingen. In dem kleinen Schlafzimmer des Zollhauses fällt schräg das Mondlicht auf das Bett, in dem Jack Wett, der Zöllner, und seine Frau schlafen. Schnell fahren sie aus dem Schlaf und sitzen mit ihren Nachtmützen verwundert im Bett, derweil unten der Lärm ertönt. Jack Wett streckt zitternd die Hand nach der Kerze aus, die an seinem Bett steht. Jack Wett! Aus dem Bett! Sie wollen, dass du aufstehst. Ich will aber nicht aufstehen. Komm raus, Jack Wett! Und lass dich sehen! Er steht auf, geht zum Fenster, zieht den Vorhang ein Spalt breit beiseite. Jack Wett! Aus dem Bett! Das sind Frauen! Frauen? Tiefe Stimmen haben die. Komm raus! Und es wird dir nichts geschehen! Bleib, wo du bist! Und wir brennen das Haus nieder! Jack Wett tastet unterm Bett herum, zieht seine Stiefel hervor und beginnt sie anzuziehen. Steh auf! Dich wollen sie auch sehen. Nein, nein, ich kann nicht. Ich kann da nicht rausgehen. Ich würde erfrieren. Bleib hier und du wirst gebraten. Erschreckt schiebt sie ein dickes Bein aus dem Bett. Die Menge drängt vor gegen das Zollhaus, als die Tür aufgeht und Jack Wett und seine Frau herauskommen. Sie haben Stiefel an und Decken über ihre Nachthemden geworfen, haben die Nachtmützen aber noch auf. Ans Werk, Rebekkas Töchter! Lasst sie jetzt gute Taten sehen! Er wendet sich in die Richtung des Schlagbaums. Mit Armbewegungen beordert er eine Abteilung der Menge an dessen beide Enden. Und diese Männer, dem Aussehen nach die stärksten und wildesten, lösen den Schlagbaum aus seinen Pfosten, tragen ihn zum Ufer hinab. Auf ein Kommandowort Antonis hieven sie ihn in den Fluss. Eine der Töchter, Mordecai Thomas, hebt die Hand zu einer Art Segen und öffnet den Mund, als wollte er eine passende Bibelstelle zitieren. Doch er besinnt sich, hält inne und spitzt stattdessen die Lippen zu einem Pfeifen. Er pfeift die ersten Takte eines Kirchenliedes. Im Frühstückszimmer des Zahnhauses sitzen Lord Zahn und Sir Henry Price Perry, dieser mit seiner Katze auf dem Schoß, an einem kleinen Tisch. Anthony steht am Kamin, Marston etwas entfernt von ihm. Und vor dem Tisch steht Jack Wett, den hohen Hut in der Hand, steif und unbeholfen und mit einem Gesicht, als wäre er schmerzhaft sauber geschrubbt worden. Lord Zahn mustert ihn. Sie sind also der Schlagbaumwächter, der vorgestern Nacht seinen Schlagbaum verloren hat. Ja, mein Lord, aber ich habe ihn nicht verloren. Sie sollten besser aufpassen. Wie heißen Sie? Man nennt mich Jack Red, Sir. Aber richtig heiße ich Jack Griffiths, Sir. Red nennt man mich nur aus Bosheit. Können Sie den Redelsführer bei diesem Wirrwarr beschreiben, Mr. Red? War er groß, klein, schmal, viereckig oder oval? Ja, groß, Sir. Aber ich kann nicht sagen, ob er jung oder alt war. Sie hatten alle schwarze Gesichter. Und Röcke und Unterröcke und Frauenhauben. Ja, ja, das wissen wir alles. Haben Sie seine Stimme erkannt oder sonst irgendeine Stimme? Nein, Sir. Es war so eine Katzenmusik und geblasen von Kuhhörnern. Aber der Wortführer war immer derselbe. Beide Male. Beide Male? Ja, wussten Sie das nicht, Sir Henry? Ich wusste, dass der Trust gestern Morgen einen neuen Schlagbaum aufgestellt hat. Ja, Sir. Und vorige Nacht sind Sie gekommen und haben ihn wieder abgerissen. Vorige Nacht, Hauptmann Marston? Haben Sie das gewusst? Kein Wort, Sir. Bis jetzt. Es wird zur Gewohnheit. Sie sagten, Ihre Leute seien letzte Nacht auf den Straßen postiert gewesen. Waren Sie nüchtern? Bitte bedenken Sie, Sir Henry, dass ich nur eine Batterie unter meinem Kommando habe. Die habe ich natürlich nicht an einem Schlagbaum postiert, der schon einmal angegriffen wurde. Und die Leute waren ebenso nüchtern wie Sie, Sir. Aber was soll das militärische Eingreifen bei dieser Sache überhaupt? Das ist das, was ich nicht verstehen kann. Ich handelte, Sir, auf Ansuchen des Schlagbaumtrusts, der eine Schutztruppe brauchte. Davon hat mich niemand in Kenntnis gesetzt. Mein Lord, ich habe es Ihnen beim Essen mitgeteilt. Sind Sie sicher, dass ich da war? Gewiss, mein Lord. Sie haben den Plan gebilligt. Was gab's denn zum Essen? Hasenpfeffer, mein Lord. Ah, nach Hasenpfeffer bin ich immer einverstanden, wenn's Schellfisch gewesen wäre. Zurück zu Ihrem Schlagbaum, Mr. Wett. Hoffentlich finden Sie ihn noch vor. Rhiannon kommt die geschwungene Treppe des Zahnhauses herab, am Arm einen Korb. Als sie die letzte Stufe erreicht, geht die Tür des Frühstückszimmers auf und Hauptmann Marston kommt heraus. Er bleibt stehen und Rhiannon blickt ihn an. Rebekkas Töchter waren also gestern Nacht wieder unterwegs. Woher wissen Sie? Ich habe an der Tür gehorcht. Gehorcht? Oh, seien Sie nicht so stolz und würdevoll. Haben Sie denn noch nie an einem Schlüsselloch gehorcht? Oder können Sie sich nicht bücken? Miss Rhiannon, ich wünschte, ich könnte Ihr Verhalten mir gegenüber verstehen. Manchmal scheinen Sie meine Gesellschaft zu mögen. Ich finde Sie sehr brauchbar. Es ist, als wäre man allein mit einem guten, gediegenen Buch in einem schönen, festen Einband. Wenn man weiß, dass man es nicht lesen muss. Und dann manchmal, so wie jetzt, scheinen Sie Vergnügen daran zu finden, sich über mich lustig zu machen. Sie möchten, dass ich gleichbleibender bin, Hauptmann Marston? Oh ja. Und ich möchte, dass Sie weniger gleichbleibend sind. Ich möchte Sie manchmal überschwänglich und ausgelassen sehen oder wild und draufgängerisch oder von mir aus auch ausschweifend und liederlich. Oder sonst irgendetwas. Bloß nicht immer so vornehm-hündisch. Miss Rhiannon. Es tut mir leid, wenn ich Sie verletzt habe. Hier, Sie dürfen meine Hand lecken. Sie hält ihm die Hand hin. Doch mit rotem Gesicht, stolz und stocksteif, marschiert Marston durch die Halle. Und er hat Mütze und Degen hier gelassen. Haben Sie gelauscht? Von allen verächtlichen Angewohnheiten ist das diejenige, die ich am meisten hasse. Leider habe ich kein Wort mitgekriegt. Ich hätte es bestimmt mehr genossen, als mir die Kabeleien über die Identität Rebekkas anzuhören. Ich gehe jetzt in den Garten. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen und zuschauen, wie ich die Rosen beschneide. Ich verspreche Ihnen, mich nicht in den Finger zu schneiden. Ich weiß, Sie können ja kein Blut sehen. Rhiannon beschneidet einen Rosenstrauch und Anthony sieht ihr dabei zu. Wer ist Rebecca? Rebecca? Ich hatte den Burschen mal für einen Moment vergessen. Ich war gerade dabei, in Gedanken ein Gedicht zu schreiben. Über sie und Gärten und Rosen und singende Vögel. In einem Garten im Wiesengrund. Das ist ja kein Wiesengrund, sondern eine Anhöhe. In einem Garten im Wiesengrund liegt meine Dame Rhiannon. Ich liege nicht, ich stehe. Und ich bin nicht ihre Dame. In einem Garten im Wiesengrund liegt meine Dame Rhiannon mit ihrem rosenroten Mund. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Oh, Rebecca schon wieder. Nun, Ihr Freund, Hauptmann Marston, meint, Rebecca sei Mordecai Thomas, der Prediger. Sir Henry tippt auf Rodri Hughes und Lord Saren hat sich selbst im Verdacht, wenn er schlafwandelt. Und was meinen Sie, wer Rebecca ist? Ich? Ich glaube, es ist irgendein kleiner Bauer. Irgend so ein melodramatischer Tölpel, der einen Groll hat und ein bisschen Robin Hood spielen möchte. Das also würden Sie glauben? Ich wünschte jetzt wirklich, Sie hätten all die Dinge gehört, die ich zu Hauptmann Marston gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, was für eine Art Mann es ist, für die ich mich wirklich interessieren könnte. Die Art Mann, die keiner von Ihnen beiden je sein kann. Jemand, der stark und frei ist und voller Liebe und Hass, der kämpfen würde für das, woran er glaubt und aufstehen würde für Menschen, die nicht für sich selber kämpfen können. Jemand wie Rebecca. Keine steife, pompöse, selbstgerechte, unmögliche Kreatur, eine treffliche Beschreibung des tapferen Hauptmanns. Und auch kein Muttersöhnchen, das ich nie die Füße nass oder die Hände dreckig machen darf. Wie ein Fisch in einem dicken Wollschal. Und Sie wagen es, über einen richtigen Mann wie Rebecca zu sprechen. Ich mag, wie Ihre Nüstern beben, wenn Sie mich Muttersöhnchen nennen. Ich mag, wie Ihre Mundwinkel sich verziehen, wenn Sie mich ein Fisch in einem dicken Wollschal nennen. Ich mag es wirklich sehr, wie Sie aussehen, wann immer Sie überhaupt sprechen. Am Schlagbaum vor Jack Wetts Zollhaus stehen zwei Dragoner an den Köpfen ihrer Pferde. Hätte ich nie gedacht, als ich zur Miliz ging, dass ich mal die halbe Nacht auf einen Haufen Männer warte, die sich als Frauen zurechtgemacht haben. Ich wünschte, es wären Frauen. Dann hätten nicht wir die Aufgabe. Der Feldwebel wäre hier. Plötzlich wird es hell am Himmel. Und die zwei Dragoner sehen es. Es wird immer heller. Da sind sie. Drüben in Langauer. Los, komm! Hey! Jack Witt! Du kannst ruhig schlafen heute Nacht! Sie brennen eine Schranke weiter unten auf der Straße nieder! Ein Feuer brennt in einer Waldlichtung. Niemand ist zu sehen. Nach einer Weile kommen die zwei Dragoner in die Lichtung galoppiert. Bei dem Feuer machen sie Halt, blicken sich unsicher um, verfluchen sich selbst, weil sie genarrt worden sind. Im Zollhaus haben sich inzwischen Jack Wett und seine Frau zur Ruhe begeben. Jack Wett! Da! Hey, Jack Wett! Da sind sie wieder. Jack Wett zündet die Kerze neben dem Bett an. Seine Frau reibt sich mürrisch die Augen. Warum können Sie die olle Schranke nicht wegnehmen, ohne dass wir dabei zusehen müssen? Wo sind meine Stiefel? Das Wohnzimmer im Pentre-Haus ist für Weihnachten geschmückt und von Kerzenlicht erhellt. Lord Sahn sitzt mit einem Glas Brandy am Kamin. Anthony liegt behaglich zusammengerollt in einem Sessel in seiner Nähe und sieht Rhiannon zu, die am Klavier sitzt und singt. Es ist, bei Kerzenschein an einem Winterabend Musik zu hören und draußen bläst der Wind. Für mich klingen alle gesungenen Töne gleich. Aber doch nicht die von Miss Rhiannon, Sir. Oh, Rhiannon. Sie ist eine Nachtigall unter den Sängerinnen, da bin ich sicher. Schneit es wieder, Sarah Jane? Es hat sich noch nicht entschieden, Sir. Wenn sich so ein Schneesturm entscheidet, wird es diesen Burschen Rebecca auch nicht aufhalten. Zum Teufel mit ihm. Arme Rebecca. Dankeschön, er kann auf ihr Mitleid verzichten. Eher würde er durch Wirbelstürme reiten. An der Spitze seiner Mann. Seiner Töchter, bitte. Als zusammengerollt vor dem Kamin zu liegen und hämisch zu grinsen. Das ist kein hämisches Grinsen, das ist mein natürlicher Gesichtsausdruck. Genau das meine ich. Sie gehen zu weit, Mr. Anthony, wirklich. Immer so zu tun vor Miss Rhiannon. Eines Tages merkt sie es bestimmt. Nun, bald wird ja Gott sei Dank die Polizei hier sein. Die Polizei? Ja, aus London. Dann gibt's keinen Ärger mehr mit Rebecca. Du denkst, die Polizei kann ihn aufhalten? Niemand kann das. Er hat bereits 20 Schlagbäume niedergerissen. Werden diese Polizisten nicht bloß bewirken, dass er noch mehr auf der Hut ist, Sir? Ha, Irrtum, mein Junge. Sie kommen verkleidet, verstehen Sie? Verkleidet als Arbeiter auf Arbeitssuche. Sauber, ne? Höchst originell. Wer ist wohl auf sowas gekommen? Tja, Tatsache ist, dass ich mir das einfallen ließ. Es war in des Winters wilden Nächten im Jahre 1843, als die Töchter von Rebecca begannen, gegen den Feind zu fechten. Rebecca kühn an ihrer Spitze ritt aus gegen Soldat und Squire. Und seine Töchter in Kleid und Haube waren das Wunder von Pembrokeshire. Zu Fuß und zu Pferde brachen sie auf, schwarz wie Ruß aus Dorf und Stadt. Trotz den Tyrannen und den Junkern und rissen die Zollschranken ab. Die zwei Polizisten bahnen sich, ohne einander anzublicken, einen Weg durch die nun stillen Zuhörer nach draußen, indes die Ballade weitergeht. Und auf der Straße beschuldigen sie einander. Du und sein Bruder mit dem roten Haar. Naja, wie konnte ich denn wissen, dass er tot ist? Ach, ein Bier von einem Geist anzunehmen. Tut mir leid, George. Und nenn mich nicht George. Sag Inspektor zu mir. Ja, Inspektor. Jetzt gibt es nur noch einen, der uns helfen könnte. Ich habe so allerlei über ihn gehört. Steckt der mit drin? Die stecken da alle mit drin. Aber dieser Bursche, über den ich was gehört habe, der würde seine Mutter verkaufen. Ja, aber was ich wollen weiß, wir? Ich weiß, ich weiß. Seine Mutter wollen wir nicht. Idris Evan arbeitet an der Esse. Seine Augen sind beim Sprechen angestrengt auf seine Arbeit gerichtet. Er blickt nicht zu dem Inspektor auf, der an seinem Ellbogen steht und auf ihn einredet. Idris protestiert. Ich bin nicht das Quatschmaul der Gegend hier. Ich weiß von nichts. Ich habe Arbeit zu erledigen. Nicht mehr so viel Arbeit, wie du früher hattest. Nicht seit dem Ärger voriges Jahr. Jemand hat die Friedensrichter informiert. Weißt du noch? Das war aber nicht ich. Ein paar von deinen Freunden glauben das aber doch, nicht? Ich habe keine Freunde. Wenn du an meiner Stelle wärst, würdest du dann nicht versuchen, diese Rebecca bei einer seiner Versammlungen zu schnappen? Wenn er ihnen gerade sagt, welcher Schlagbaum als nächster dran ist. Hm? Er hat Späher auf den Bergen. Bis sie da ankommen, sind alle verschwunden. Aber angenommen, ein helles Köpfchen, an das ich gerade denke, würde sich als einer von ihnen verkleiden. Er würde doch hören, was sie vorhaben. Hm? Und zu welcher Stunde der Nacht? Und dann würde er in der Dunkelheit untertauchen und es mich wissen lassen. Würdest du das nicht auch tun? Nein, nein. Was ist, wenn sie mich erwischen? Erwischen? Dich? Diese Narren? Außerdem würden wir uns um dich kümmern. Für Männer wie dich gibt es immer irgendeine Aufgabe. In besseren Gegenden als der hier. Ich will das aber nicht machen. Ich will nichts Schlechtes tun. Es sind immer nur die Leute, die mich dazu bringen. Ich will das gar nicht. Ich will es nicht. Und Tränen des Unglücks, des Selbstmitleids und der Selbstverachtung sind in seinen Augen. Doch später an jenem Abend sitzt er in dem kleinen Zimmer hinter der Schmiede und schwärzt sich das Gesicht. Später in einem stillgelegten Steinbruch spricht die maskierte Rebecca zu ihrer Gefolgschaft. Töchter Rebeccas! Sie haben uns die Polizei von London hergeschickt, die auf uns aufpassen soll. Möglicherweise befinden sich Spitzel und Spione unter uns, hier, diese Nacht. Töchter Rebeccas, wir sind allzu zart gewesen. Von heute Nacht an muss jede Zollschranke vollkommen zerstört werden. Und nicht nur die Schranken, zerstört auch die Zollhäuser, sodass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Dies ist das Bild, das die folgenden Nächte bieten. Wütend auf Zollschranken niedergehende Äxte, Sägen, die sich in Schlagbaumpfosten fressen, Schranken, die in Flammen aufgehen, verschreckte Zolleinnehmer, die im Nachthemd aus Türen stürzen, vermummte Gestalten, die zu Pferde an brennenden und einstürzenden Dächern vorbeipreschen, geknebelte und gefesselte Zöllner und deren Frauen, die kleinen Kinder eines Zöllners, die jubelnd in die Hände klatschen, als ein Schlagbaum zerkleinert und zusammengestellt in einem Freudenfeuer auflodert. Und dies ist der Ton, der in den folgenden Nächten zu hören ist. Jack, Bett, aus dem Bett! Tom, Brown, lass Jack, dich schauen! Bett. Jackie, Reese, was bist du mies? Du, Pew, dran bist du! Sie riefen nach die hier, die Armen des Landes, die dem Tyrannen füllten den Bauch. Als Rebeccas Töchter zerstörten die Schranken und die Zollhäuser gingen auf in Rauch. Durch das Fenster einer Dorfschenke ist zu sehen, wie der Parlamentsabgeordnete Sir John Watkin zu einer Gruppe von Männern spricht. Ihm gegenüber sitzen Rodri Hughes, William Evans, Dave Button und Mordecai Thomas. Sir John endet mit einem Seufzer. So steht's also. Ich habe Ihre Sachen im Unterhaus vorgetragen. Mein Bestes getan, um Sympathie zu erlangen. Aber die Regierung ist nicht geneigt, sich in Angelegenheiten einzumischen, die eine rein kommunale Bedeutung haben. Also müssen Rebeccas Töchter allein kämpfen. Sie können das Gesetz nicht selber in die Hand nehmen. Fragen Sie Jack Vett, wenn er im Nachthemd in der Kälte steht. Ich will hoffen, dass zu Ihrem eigenen Besten keiner von Ihnen zu diesem Pöbel gehört. Sein Blick wandert von William Evans zu Dave Button, dann zu Rodri Hughes, die alle unverbindliche Gesichter machen, und kommt zu Mordecai Thomas, der sich erhebt wie ein alttestamentarischer Prophet. Ich gehöre zu der Gesellschaft und ich rühme mich dessen. Ich predige das Wort Gottes, welches die Liebe ist. Ich achte die Gesetze der Menschen, wenn sie auf die Gesetze Gottes gegründet sind. Aber ich werde mich nicht vor ihnen verbeugen, wenn sie auf die Gesetze des Bösen gegründet sind. Das Böse, das Rebekka bekämpft, ist das Böse selbstsüchtigen Gewinnstrebens. Das Böse der Tyrannei von Reich und Arm. Und ich werde mit Rebekka und mit all denen kämpfen, die an das glauben, woran sie glaubt. So lange, wie es dieses Übel gibt und Liebe in meinem Herzen und Kraft in meinem Körper ist. Halleluja. Sie sind ein irregeleiteter Mensch, Mordecai Thomas. Gott sei Dank bin ich das. Wer ist diese Person, die man Rebekka nennt? Das weiß ich nicht. Aber wenn ich's wüsste, müssten Sie mir erst die Knochen brechen, bevor ich es sagte. Idris Evan arbeitet an der Esse. Seine Augen sind beim Sprechen angestrengt auf seine Arbeit gerichtet. Er blickt nicht zu dem Inspektor auf, der an seinem Ellbogen steht und auf ihn einredet. Idris protestiert. Ich bin nicht das Quatschmaul der Gegend hier. Ich weiß von nichts. Ich habe Arbeit zu erledigen. Nicht mehr so viel Arbeit, wie du früher hattest. Nicht seit dem Ärger voriges Jahr. Jemand hat die Friedensrichter informiert. Weißt du noch? Das war aber nicht ich. Ein paar von deinen Freunden glauben das aber doch, nicht? Ich habe keine Freunde. Wenn du an meiner Stelle wärst, würdest du dann nicht versuchen, diese Rebekka bei einer seiner Versammlungen zu schnappen? Wenn er ihnen gerade sagt, welcher Schlagbaum als nächster dran ist. Hm? Er hat Späher auf den Bergen. Bis sie da ankommen, sind alle verschwunden. Aber angenommen, ein helles Köpfchen, an das ich gerade denke, würde sich als einer von ihnen verkleiden. Er würde doch hören, was sie vorhaben. Hm? Und zu welcher Stunde der Nacht? Und dann würde er in der Dunkelheit untertauchen und es mich wissen lassen. An ihrem Verhandlungstisch sitzen sämtliche Mitglieder des Schlagbaumtrusts und lauschen dem Bericht des Polizeiinspektors. Wie soll ich jede Zollschranke auf den Straßen sichern, wenn ich die Leute dazu nicht habe. Und nicht einer will reden, nicht einer, meine Herren. Alle sind sie unschuldig wie die Babys und ich weiß, dass jeder Einzelne bis zu den Augen damit drinsteckt. Ich erwarte zwar Informationen aus einer privaten Quelle, aber das braucht seine Zeit. Und das ist genau das, was sie nicht haben. Ja, wenn die Polizei also nutzlos ist, müssen wir mehr Truppen haben. Einverstanden? Er blickt sich um. Alle Treuhänder, mit Ausnahme von Anthony, der wie gewöhnlich uninteressiert und geistesabwesend ist, nicken zustimmend. Ebenso Hauptmann Marston. Nur Lord Sam äußert Bedenken. Nein, nicht noch mehr Truppen. Das verscheucht nur die Füchse. Und das meint er tatsächlich auch noch ernst. Dann schlage ich vor, da der oberste Statthalter der Grafschaft sich gegen diese Maßnahme ausgesprochen hat, dass wir ihn bitten, jeden wohlgesinnten Bürger zu den Waffen zu rufen. Zur Verteidigung von Recht und Gesetz natürlich. Ich sehe nichts, was dem entgegenstünde. Es sei denn, ich müsste mich selbst einberufen. Ich bin nicht wohlgesinnt. Eine Streitmacht von Freiwilligen. Ausgezeichnete Idee. Ich schlage vor, wir beginnen hier in diesem Raum, uns freiwillig zu melden. Ich bin bereit. Hauptmann Marston setzt sich an den Tisch und schickt sich an, Namen aufzuschreiben. Er blickt den Treuhänder neben sich an. Ich nehme an, dass Sie, Sir... Selbstverständlich, selbstverständlich. Marston befragt die anderen Treuhänder. Als Antwort bekommt er ein Nicken oder eine erhobene Hand. Zuletzt kommt er zu Anthony. Und Mr. Rain. Oh, ich glaube, ich könnte es schaffen, tagsüber ein bisschen Dienst zu tun. Aber die kommen nur nachts heraus, Mr. Rain. Nachts, Sir? Oh nein, ganz unmöglich. Ich kann Dunkelheit nicht ausstehen. Hauptmann Marston kommt aus den Amtsstuben des Schlagbaumtrusts. Auf dem Platz draußen steht eine geschlossene Kutsche mit Dave Button auf dem Kutschersitz. Hauptmann Marston sieht die Kutsche und schreitet an ihr vorbei, bleibt aber stehen, als er von innen Rhiannons Stimme nach ihm rufen hört. Er geht zurück zur Kutsche und sieht im Innern Rhiannon und ihr hübsches, junges Mädchen Bessie. Er verbeugt sich förmlich, ohne zu lächeln. Ist Ihre Versammlung schon zu Ende, Hauptmann Marston? Jetzt bringen Sie wohl die ganze Armee an, um Rebecca zu fangen. Vielleicht sollten Sie auch die Marine noch holen. Die könnte ihn von unserem Ententeich aus unter Beschuss nehmen. Und Bessie mag Matrosen, nicht Bessie? Ja, Miss, ich mag Bärte und Mützenbänder. Wir haben meine Männer, haben die Polizei und die Freiwilligen. Das genügt. Wer wird sich denn freiwillig gegen Rebecca melden? Zunächst einmal die Treuhänder selbst. Diese lieben alten Herren. Ich dachte, sie wären zu sehr damit beschäftigt, die Armen auszurauben. Sir Henry Price Perry wird die Führung übernehmen. Und wer hat sich noch gemeldet? Mr. Pugh. Der müsste sich dabei ganz zu Hause fühlen, wo er doch immer nur hinter Röcken her ist. Und Mr. Rain. Mr. Rain hat den Dienst verweigert. Hast du gehört, Bessie? Er hat verweigert. Er ist auf Rebeccas Seite. Endlich. Mr. Rain hat der Kälte wegen verweigert. Was für eine schön ruhige Schranke wir bewachen. Direkt auf dem Reiseweg der Kutschen. Die letzte, die Sie anzugreifen wagen würden. Aber ganz schön frisch heute Nacht. Ja, regelrechtes Anthony Rain-Wetter. Es erinnert mich an eine Nacht vor vielen Jahren, als ich noch ein regelrechter Schlingel war. Wie ist das Mädchen doch noch? Rosi? Oder war es Rosi? Oder Rita? Nein, nein. Hoffentlich war es nicht Rebecca, bemerkt Sir Henry. Und fast im selben Moment stößt ein Händepaar durch den Zaun und knebelt ihn. Ein anderes Paar bindet ihm die Hände. Und plötzlich wimmelt der Schauplatz von maskierten Töchtern Rebeccas. Und die erschreckten Freiwilligen werden allesamt entwaffnet, geknebelt und gefesselt und der Reihe nach auf die Böschung gelegt. Anthony, als Rebecca gekleidet, erscheint zu Pferde auf der Straße und begutachtet die Vorgänge. Sehr schön! Jetzt zum Schlagbaum und Zollhaus! In der Ferne wird das Klappern von Pferdehufen hörbar, als die Männer aufbrechen wollen. Anthony hebt die Hand. Wartet! Und er wendet sein Pferd dem sich nähernden Reiter entgegen. Mordecai Thomas kommt neben Rebecca zum Stehen. Auf der Straße ist eine Kutsche unterwegs. Ich komme mit Ihnen. Fangt mit dem Schlagbaum an! Lord Sams Wagen, kutschiert von Dave Button, kommt auf der mondbeschienenen Straße daher. Mit einem Ruck kommt die Kutsche zum Stehen. Straßenräuber! Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich dachte, der letzte Straßenräuber sei vor 20 Jahren gehängt worden. Antonis maskiertes Gesicht erscheint am Fenster. Es ist sinnlos! Ich habe meine Uhr zu Hause gelassen! Rhiannon starrt ihn mit großen Augen an. Rebecca! Mein Geld habe ich vergessen. Und in meinen Zähnen ist auch kein Gold. Anthony verschwindet vom Fenster und Dave Button zeigt sich die Hände über dem Kopf. Es ist Rebecca, Sir. Und eine von seinen Töchtern. Sollte seine Tochter in so einer Nacht nicht auf der Straße lassen. Er drückt mir die Pistole in den Rücken. Er sagt, ich soll weiterfahren bis zur Zollschranke. Dann sollen Sie und Miss Rhiannon und Bessie, mein Lord, aussteigen und zugucken, wie sie die Schranke niederbrennen, mein Lord. Ich muss tun, was er sagt, mein Lord. Dann seien Sie kein Narr. Tun Sie es. Dave Button, die Hände noch immer überm Kopf, verschwindet vom Fenster. Die Kutsche fährt weiter. Wir werden ihn sehen. Rebecca und seine Töchter. Oh, Bessie. Wie viele Männer werden da wohl sein? Was meinen Sie? Oh, viele, viele. Und alle werden sie verwegen sein und wild mit Fackeln und Kriegsbeilen und so. Und alle mit wüsten, schwarzen ein Gesichtern. Angenehmer Abend, muss ich schon sagen. Erst eine versalzene Suppe und dann schwarze Männer mit Kriegsbeilen. Oben auf dem Kutschbock grinst Dave Button fröhlich und singt sich ein Liedchen mit der Peitsche, sich selbst dirigierend. Es war in des Winters wilden Nächten im Jahre 1843, als die Töchter von Rebecca begonnen, gegen den Feind zu fechten. Die Kutsche fährt an der Zollschranke vor, die gerade zerstört wird. Anthony und Mordecai Thomas reiten dicht hinter der Kutsche. Die Kutsche hält. Mit der Pistole gibt Anthony Dave Button einen Wink, der heruntersteigt und die Kutschentür öffnet. Und Rhiannon, gefolgt von Bessie und Lord Sahn, kommen heraus. Wenn ich mir diese Vorstellung schon ansehen muss, verlange ich einen Stuhl zum Draufsitzen. Einen Stuhl für seine Lordschaft. Rhiannon und Bessie stehen in der Nähe der Kutsche und sehen dem Zerstörungswerk zu. Anthony, verkleidet und zu Pferde, ist ihnen sehr nahe. Rhiannon blickt ernst zu Anthony auf, der keine Notiz von ihr nimmt, sondern streng geradeaus blickt. Rebecca. Er würdigt sie keines Blickes. Rebecca, ich möchte Ihnen sagen, dass ich an Sie glaube. Ich glaube, was Sie tun, ist richtig. Rebecca, wenn ich ein Mann wäre, würde ich eine von Ihren Töchtern sein. Rhiannon schaut bewundernd zu, wie Anthony sein Pferd in die Mitte des Geschehens zwingt, seine Pistole hebt und einmal in die Luft feuert. An einem Finger seiner Hand leuchtet dabei ein großer, sonderbar geformter Siegelring auf. Der Schuss signalisiert, dass die Fackelträger den zerkleinerten Schlagbaum und das leere und teilweise abgerissene Zollhaus in Brand stecken sollen. Kurz darauf lodern Flammen auf. Als die Kutsche wieder davonfährt, streckt Rhiannon den Kopf zum Fenster hinaus und ruft: Gute Nacht, liebe Rebecca! Zwei Töchter blicken der Kutsche nach. Liebe Rebecca, ein verruchtes Weib, wie bei Aholiba und Isabel. Halleluja! Der andere sieht ihn genau an und fragt: Mr. Mordecai Thomas, nicht? Mordecai passt einen Moment lang nicht auf. Ja. Und wer ist das? Er hebt die Maske an und beäugt Idris, der sich lautlos und rasch davon macht. Am nächsten Morgen steht Mordecai Thomas nun in sein geistliches Schwarz gekleidet, in Sahn Hall vor einem Tisch, an dem Lord Sahn, zwei Polizisten und Hauptmann Marston sitzen. Und somit sind Sie aufgrund einer Anzeige verhaftet, wegen Beihilfe und Begünstigung einer widerrechtlichen Tat. Wer hat mich angezeigt? Sie sind nicht hier, um Fragen zu stellen. Sie kommen wieder in Untersuchungshaft, Mr. Thomas, bis ein ordentliches Verfahren gegen Sie eröffnet werden kann. Seid ihr wirklich dabei? Stimme und Gesichtszüge, Sir. Beides ist beeidet. Nun, hoffentlich waren Sie nicht derjenige, der mir den Stoß in den Rücken gegeben hat. Genau in meinen Hexenschuss. Ich war dabei, ich leugne es nicht. Wie ist Rebeccas richtiger Name? Ich weiß ihn nicht. Wissen Sie sonst irgendwelche Namen von Aufrührern? Nein. Da war einer mit einem Kiepenhut auf. Er bot mir einen Stuhl an, damit ich mir den Spaß... das grässliche Schauspiel ansehen konnte. Ich würde gern wissen, wie er heißt. Sie verweigern also jede Aussage? Ich sage gegen niemanden aus. Sie können ihn einsperren, Inspektor. Ja, Sir. Aber wo? Die Zellen im Gerichtsgebäude, wo sonst? Da ist nur eine Zelle, Sir, und die ist besetzt. Zwei von Ihren Männern, Sir, betrunken wie Lords. Verzeihung, Sir. Es gibt noch ein altes Gewahrsam, Inspektor, im Park seiner Lordschaft. Ich hab's euch gesehen. Nein, da sind meine Gartengeräte untergebracht. Und die Kroketto und Eingemachtes und Schmetterlingskescher. Es würde uns eine große Hilfe sein, mein Lord. Oh. Na schön, sagen Sie Dave Button, dem Kutscher, er soll ihm einen Platz freimachen. Und sorgen Sie dafür, dass er Mr. Thomas ein ordentliches Frühstück gibt. Ich werde das Brot der Betrübnis essen. Wir werden Taubenpastete essen, wie wir anderen auch. Mordecai Thomas verlässt von zwei Polizisten begleitet das Haus. Marston folgt in kurzem Abstand. Er bleibt stehen, als er Anthonys Stimme hört. Bravo, Hauptmann! Gratuliere. Es bedurfte lediglich der Londoner Polizei, ihrer Männer sowie ihres persönlichen Einsatzes, zudem der tapferen Freiwilligen und eines Denunzianten, um einen harmlosen Fanatiker festzusetzen. Sie werden sich noch einen Namen machen. Ich will nicht sagen, was für einen. Als Marston mit erhobener Faust auf Anthony zutritt, kommt Rhiannon die Treppe herunter. Ich glaube, Sie streiten sich. Warum tun Sie das hier in der Halle? Und warum kommen Sie heute hierher? Bloß um meine Freunde zu verspotten. Ich bin gekommen, um Sie meines Mitgefühls wegen Ihres unseligen Erlebnisses vorige Nacht zu versichern. Sie haben Rebecca gesehen? Ja, und es war kein unseliges Erlebnis. Er hat Sie doch nicht etwa grob behandelt. Ich brauche weder Ihren Schutz, Hauptmann Marston, noch Ihr Mitgefühl, Mr. Rain. Sie denken beide, ich sehe einen Helden in ihm. Nun, das tue ich auch. Und er ist ein Held. Und Sie sind beide... Ach, ich weiß nicht, was Sie sind. Alles, was Sie können, ist den armen kleinen Mr. Thomas verhaften oder Sie zu Hause hocken und bibbern. Sie widern mich alle beide an. Oh, Miss Rhiannon. Oh, Miss Rhiannon. Ich bitte Sie. Sie haben es beide nicht verdient, dass ich Sie zu unserem Maskenball eingeladen habe. Ich wünschte, Rebecca würde an Ihre Stelle kommen. Im kleinen Wohnzimmer von Sarn Hall steht seine Lordschaft vor dem Spiegel und probiert Kostüme an für den Maskenball, während Rhiannon leise Klavier spielt. Er setzt sich einen Dreispitz auf den Kopf und blickt in den Spiegel, indem er ihn mal so zurechtrückt. Bin ich jetzt ein Admiral oder ein Pendel? Weder noch, mein Lieber. Du siehst aus wie ein Straßenräuber. Ich habe genug von Straßenräubern. Ich will ein ganz friedliches Kostüm. Kann ich nicht als Bischof gehen? Oder als Maharaja? Nein, du wirst als Heinrich der Achte gehen. Das Kostüm Heinrichs des Achten steht dir sehr gut. Du wirst mir doch den Spaß nicht verderben wollen. Natürlich nicht, meine Liebe. Ich sage kein Wort mehr. Draußen schneit es wieder. Anthony wird wohl als Weihnachtsmann kommen. Mr. Rain wird vermutlich überhaupt nicht kommen. Er hat ein Billett geschickt, lässt sich entschuldigen des kalten Wetters wegen. Ach, dieser Weichling. Ich hasse ihn. Als Lord Sarn am Abend des Balles, für den man den großen Frühstücksraum leergeräumt hat, die Treppe herabkommt, um sich zu den kostümierten und maskierten Tanzenden zu gesellen, trägt er das Kostüm Heinrichs des Achten. Und in diesem Moment trifft Anthony ein, verkleidet als Rebecca in voller Montur, in weiten Röcken mit Spitzhut und schwarzer Maske. Der Diener, der ihm die Tür öffnet, erschrickt, doch sein Schrecken schwindet, als Anthony ihm eine offizielle Einladung unter die Nase hält. Lächelnd tritt der Diener beiseite, um Rebecca in die Halle zu lassen. Als Anthony durch die Halle auf die offene Tür des Frühstücksraumes zuschreitet, stimmt die Kapelle die ersten Takte eines Walzers an. Er erreicht die geöffneten Türflügel und blickt in den Raum. Die maskierten Gäste tanzen oder stehen in Gruppen mit Gläsern in den Händen. Diener bewegen sich mit Tabletts zwischen den Gästen umher. Lord Sarn blickt plötzlich auf und sieht Rebecca. Er verschüttet den Inhalt seines Glases. Sir Henrys Katze schleckt ihn auf. Mr. Pugh und Sir Henry folgen seinem Blick. Wie vor den Kopf geschlagen stehen sie da. Und plötzlich ist die Aufmerksamkeit sämtlicher Gäste auf die Tür des Ballsaals gerichtet. Eine Welle der Überraschung durchläuft sie. Rebecca, in der Tür stehend, überblickt das Geschehen, die Hand auf der Pistole in seinem Gürtel. Rhiannon tanzt zwar mit Hauptmann Marston, doch Augen hat sie nur für Rebecca. Oh, Rebecca ist gekommen. Er ist auf mein Fest gekommen. Genau, wie ich es mir gewünscht habe. Unsinn, Miss Rhiannon. Das ist ein ungehobelter Niemand in einem... Und Sie sind jemand? Dann wünschte ich, Sie wären jemand anderer. Sie tanzen, als hätten sie die ganze Nacht draußen im Frost auf der Wäscheleine gehangen. Sie tanzen weiter. Rhiannon mit hingerissenem, abwesendem Blick. Marston mit gekränktem, bekümmertem Gesicht. Dave Button geht durch die Halle zu einem Vorhang an der Seite der offenen Ballsaaltür. Er blickt durch einen Schlitz im Vorhang. Es ist wahr. Oh, heiliger Strohsack. Er drückt sein Auge dichter an den Schlitz im Vorhang, als drinnen die Musik für einen neuen Tanz beginnt. Rebecca geht bei der Musik über die noch leere Tanzfläche dorthin, wo Rhiannon mit einem jungen, maskierten Partner sitzt. Mit einem kleinen, fast scheu auf ihren Lippen sich bildenden Lächeln blickt sie zu Rebecca auf. Wortlos erhebt sie sich, kommt nahe zu ihm und sie beginnen zu tanzen. Wir sehen, wie seine Hand, die Hand, die auch Rhiannon sehen kann, sich fester um die ihre schließt. Und an seinem Finger erblickt sie den großen, sonderbar geformten Siegelring. Ihr Blick weitet sich. Dann sieht sie wieder zu ihm auf, zu den Augen hinter der Maske und lächelt. Ich habe mir gewünscht, dass Sie kommen, Rebecca. Aus ganzem Herzen. Dave Button, verdeckt durch den Vorhang, beäugt die Tanzenden. Rhiannon und Rebecca tanzen vorbei. Er macht kleine, verstohlene Gesten, um Rebeccas Aufmerksamkeit zu erregen. Don und Doria, jetzt tanzt er auch noch mit ihr. Sie dürfen nicht sprechen, nicht? Ich würde dann wissen, wer Sie in Wirklichkeit sind. Aber ich würde es niemals verraten. Sie tanzen zu einer Tür, die auf die Terrasse hinausführt. Rebecca öffnet sie und sie treten hinaus auf die Terrasse. Jetzt können Sie zu mir sprechen. Niemand kann Sie jetzt hören, nur ich. Und ich bin still wie ein... Oh, ich will nicht sagen, still wie ein Grab. Das klingt so traurig und ich bin überhaupt nicht traurig, nicht jetzt. Nehmen Sie Ihre Maske ab. Sagen Sie mir, wer Sie sind. Sie sind heute Abend gekommen, weil wir uns auf der Straße trafen. Weil Sie mich einmal gesehen haben und mich wiedersehen wollten. Ja? Ist es nicht so? Sagen Sie, dass es so ist. Ich wusste, dass Sie es sind. Oh, Sie hätten nicht kommen sollen. Es ist schrecklich gefährlich für Sie, aber es war Ihnen egal, wie gefährlich es ist. Es war Ihnen egal, nicht? Oh, sprechen Sie zu mir, bitte. Ich sage all die Dinge, die ich möchte, dass Sie sie zu mir sagen. Nehmen Sie Ihre Maske ab. Rebecca hat bei ihren Worten ganz still gestanden. Jetzt beugt er sich plötzlich über sie und küsst sie auf den Mund. Einen Moment lang hält sie ihn fest umschlungen. Dann, als der Kuss endet, macht er sich rasch und dennoch zart von ihr los, setzt über die schneebedeckte Balustrade und verschwindet. Im Park, im Schnee, vor einem Hintergrund von Bäumen, fast mit ihnen verschmelzend, steht Dave Button und wartet. Hier bin ich! Ich hab's vielleicht mit der Angst gekriegt, als ich sie da drin rumhopsen sah. Sie hatten die Nachricht. Ja, aber wie konnte ich wissen, dass sie dreist wie ein Drache mitten unter denen tanzen würden? Wie sind sie überhaupt reingekommen in diesem Kostüm? Hat man Rebecca denn eine Einladung geschickt? Ja und nein. Haben Sie das Pferd? Das ist der Kummer Nummer eins. Es gibt kein Pferd. Ich konnte keins klauen. Der Stall ist voll von stallburschen Herrschaften. Dann muss er meins nehmen. Schnell jetzt! Das Gewahrsam ist ein altes, einstöckiges Häuschen mit einem fast flachen Dach und kleinen, vergitterten Fenstern. Eins der Fenster ist erhellt von einem schwachen Licht. Ein Wachtmeister mit einer Schrotflinte kommt um die Ecke, wirft einen flüchtigen Blick durch das erhellte Fenster und verschwindet wieder. Anthony und Dave Button tauchen auf und Anthony läuft flink zu dem Gewahrsam, schwingt sich aufs Dach. Dort hängt er in seinem schwarzen Rock wie eine große Fledermaus. Der Wachtmeister sitzt auf einem Stück Baumstamm vor der Tür des Gewahrsams und isst. Eine Eule schreit, was ihn nicht beunruhigt. Die Eule schreit wieder. Diesmal blickt er auf und sieht sich um in der Dunkelheit, die durch das Licht aus dem vergitterten Fenster erhellt wird. Flach auf dem Dach liegend hält Antoni die Hände an den Mund und ruft: Hütet euch vor Rebecca! Hütet euch vor Rebecca und ihren Töchtern! Der Wachtmeister springt auf, steht einen Moment mit offenem Mund da und schleicht dann um die Ecke. Dave Button ist zwischen den Bäumen. Absichtlich schüttelt er Äste, sodass es in der stillen, kalten Nachtluft knackt und raschelt. Der Wachtmeister schiebt sich an einer Seite des Häuschens bis zu der Stelle vor, über der die schwarze Fledermausgestalt Antonis wartend auf dem Dach liegt. Wieder knacken die Äste und der Wachtmeister blickt rasch in die Richtung, aus der das Geräusch kommt, nimmt das Gewehr von der Schulter und bewegt sich vorsichtig ein paar Schritte weiter, bis er direkt unterhalb von Antoni ist. Antoni fällt vom Dach aus über den Wachtmeister her. Sie wälzen sich am Boden. Dann gewinnt Antoni die Oberhand über den Wachtmeister, knebelt ihn mit einem Taschentuch und dreht ihn auf den Bauch. Dave Button kommt zu ihnen, bückt sich und löst die Schlüssel vom Gürtel des Wachtmeisters. Kummer Nummer zwei für ihn. Schnell, jetzt. Dave Button verschwindet. Der Wachtmeister zeigt Anzeichen, dass er wieder zu sich kommt. Antoni, ihm mit der einen Hand das Gesicht zu Boden drückend, holt mit der anderen aus den Tiefen seiner umfangreichen Röcke einen Strick hervor und bindet dem Mann Hände und Füße zusammen. Dann springt er auf und entfernt sich schnell. Mordecai Thomas und Dave Button warten im Schatten. Antoni kommt zu ihnen, nimmt Thomas beim Arm, Dave nimmt Thomas bei seinem anderen Arm und zusammen rennen sie mit ihm in die dunklen Bäume direkt vor ihnen. Als sie in die Dunkelheit eintauchen, werden in der Ferne Hilferufe laut. Hilfe! Hilfe! Hunderte von Rebeccas! Hilfe! Antoni, Dave Button und Thomas eilen einen Waldweg entlang. Thomas schwer atmend. Plötzlich rutscht Thomas aus und fällt hin. Er krümmt sich auf dem Boden. Ich habe mir den Fuß verstaucht. Auf jeden zweiten Kummer folgt noch der dritte. Sie versuchen, Thomas auf die Beine zu bringen. Endlich schaffen sie es und halb tragen sie ihn weiter. In der Dunkelheit hinter ihnen ertönen Rufe. Dave, Sie gehen zurück. Ich bleibe bei euch. Gehen Sie beide weg. Hör sich einer den alten Trottel an. In einer Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart mit dem Westdeutschen Rundfunk Köln brachten wir Rebeccas Töchter, eine Filmerzählung von Dylan Thomas. Aus dem Englischen von Wulf Teichmann. Die Rollen und ihre Sprecher waren Anthony Rain, Edwin Noel, Lord Sahn, Peter Capell, Rhiannon, Sabine Wegner, der Diener, Hans Treichler, Dave Button, Klaus Herm, Sarah Jane, Grete Wurm, Bessie, Simone Rethel, Mrs. Button, Rosemarie Gerstenberg, Hauptmann Marsten, Hans-Georg Pantschak, Sir Henry, Hans Korte, Mr. Pugh, Horst Beilke, Sir John Watkin, Traugott Bure, der Premierminister, Hans Wieprächtiger, Mordecai Thomas, Walter Renneisen, William Evans, Robert Rathke, Rodri Hus, Walter Kreie, Shawnee Faur, Michael Thomas, Idris Evan, Nikolaus Schilling, der Polizeiinspektor, Eberhard Feig. In weiteren Rollen hörten sie Elisabeth Justin, Fritz Bachschmidt, Rainer Basedow, Friedrich Briesemeister, Kurt Bücheler, Dieter Eppler, Wolfgang Hüper, Harald Gieche, Peter Jochen Kemmer, Wolfgang Klar, Heinz Mayer, Schandor Pellmont, Wolfgang Reinsch, Bruno Schäffner, Ernst August Schäppmann, Fred C. Siebeck, Dietz Werner Steck, Hans Timmerding und Kurt Wendolin. Der Erzähler war Hans Lietzau. Musik Peter Zwetkow, Ton und Schnitt Karl-Heinz Stoll und Waltraud Gruber, Funkeinrichtung und Regie Otto Düben. Musik.